Und es erging das Wort Jahwes an mich folgendermaßen: Menschensohn, was hat das Holz der Rebe vor all dem Reisigholze voraus, das sich unter den Bäumen des Waldes befindet? Nimmt man wohl davon Holz, um es zu einer Arbeit zu verwenden, oder nimmt man davon einen Pflock, um allerlei Geräte daran aufzuhängen? Fürwahr, dem Feuer gibt man es zur Speise, wenn das Feuer seine beiden Enden verzehrt hat und seine Mitte angebrannt ist, taugt es dann noch zu einer Arbeit? Selbst wenn es noch unversehrt ist, wird es zu keiner Arbeit verwendet, geschweige, dass es noch zu einer Arbeit verwendet werden könnte, wenn Feuer es verzehrt hat und es angebrannt ist. Darum spricht der Herr Jahwe also, gleich dem Holze des Weinstocks unter den Waldbäumen, das ich dem Feuer zur Speise bestimmt habe, mache ich die Bewohner Jerusalems. Und ich will mein Angesicht wider sie richten, dem Feuer sind sie entgangen, und das Feuer soll sie verzehren, und ihr sollt erkennen, dass ich Jahwe bin, wenn ich mein Angesicht gegen sie kehre. Und ich werde das Land zur Wüste machen, weil sie Treubruch verübt haben, ist der Spruch des Herrn Jahwe.